Rami Hamdallah war 2014 mit einer Einheitsregierung der palästinensischen Bewegungen Fatah und Hamas angetreten. Die Regierung bestand aus Technokraten. De facto wird die palästinensische Autonomiebehörde vom Präsidenten Mahmoud Abbas von der Fatah-Partei kontrolliert. Die Bewegungen Fatah und Hamas verbindet eine jahrelange Erzfeindschaft. Laut Medienberichten will die Fatah nun eine neue Regierung ohne die Hamas bilden. Die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, verurteilte den Rücktritt der Regierung und sprach von separatistischen Motiven. Seit fast 2 Jahren gibt es zumindest offiziell neue Bemühungen von Fatah und Hamas, sich zu versöhnen, allerdings ohne Erfolg. Die Fatah verlangt von der Hamas, die Kontrolle über den Gazastreifen an die Autonomiebehörde zurückzugeben. Der Rücktritt der Einheitsregierung könnte den innerpalästinensischen Machtkampf weiter anheizen. Die letzten Parlamentswahlen der Palästinenser liegen 13 Jahre zurück. Präsident Abbas hatte in den letzten Jahren Neuwahlen immer wieder aufgeschoben. Bis es eine neue Regierung gibt, wird die bisherige Regierung die Geschäfte weiterführen.